lange blonde Haare, blaue Augen, ach wie schön. An einem heißen Sonntag hab ich sie baden sehen. Sie stieg dann aus dem Wasser, hatte Beine endlos lang. Doch da war noch was anderes, was ich an ihr sexy fand. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, die doll bitten. Ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, riesengroß. Und wenn ich an die Titten denk, geht's in meiner Hose los. Ich ging dann zu ihr rüber, hab nach ihrem Namen gefragt. Sie sagte nur Hals, Maul, hat mich fast vom Hof gejagt. Sie schlug mir in die Fresse, trat mir mitten ins Gebälk. Mir wurde dann ganz schummrig und die Eier wurden welk. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, die doll witten. Ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, riesengroß. Und wenn ich an die Titten denk, geht's in meiner Hose los. Ich erwachte dann beim Doktor, hatte kaum noch was bei mir. Vor mir stand eine Schwester, Mann, war das ein Tier. Ihre Lippen waren so sinnlich, das Rumherum war wirklich toll. Sie griff mir in die Hose, fragte mich, was das wohl soll. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, die doll witten. Ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, riesengroß.